sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Wir werden uns in dieser Ausgabe des linken Medienspiegel nicht mit dem Anschlag dreier Islamisten auf eine französische Satirezeitung befassen, obwohl ein religiöser Anschlag auf die Titanic oder den Eulenspiegel eine absolut gruselige Vorstellung ist, die hoffentlich nie Realität wird. Aber welches Potenzial fundamentalistische religiöse Gewalttäter haben, zeigt die Sympathiebekundung der Pius-Brüder für den Anschlag. Uns lässt dies auch an die Anschläge und Angriffe von Nazis in Berlin auf Fotojournalisten denken und an die Schreie Lügenpresse der Pegida-Anhänger in Dresden. Aber auch darum, weshalb in Dresden nicht gegen die Abwanderung von 1 Million Einwohnern aus Sachsen seit 1989 demonstriert wird, werden wir nicht berichten. Wir berichten über die Feste in Europa, die politisch gewollt 3500 Tote, 3/4 aller weltweiten Toten bei der Überquerung von Grenzen 2014 verursacht hat, über administrative Schritte, um das völkerrechtswidrige Massensterben an Europas Außengrenzen zu beenden, antirassistische Initiativen, um Flüchtlinge bei der Überfahrt nach Europa zu unterstützen und den staatlichen Rassismus anhand des Mordes an Uri Jalloh, der fortgesetzten polizeilichen Mordserie an Schwarzen in den USA. Den ersten Artikel, den wir euch zu Gehör bringen wollen, stammt aus der Graswurzel der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster, der Januar-Ausgabe, und der Artikel lautet No Escape, die Totalverweigerung Europas bei der syrischen Flüchtlingskrise. Ein ganzes Land auf der Flucht. Über 3,2 Millionen Menschen aus Syrien sind bereits in die Nachbarstaaten geflohen. 7 Millionen sind im eigenen Land vertrieben. Aufgrund mangelnder Finanzierung musste das UN World Food Programm phasenweise die lebensrettende Hilfe für die syrischen Flüchtlinge einstellen. Mit dem Wintereinbruch wird die Situation von Millionen Flüchtlingen aus dem Irak und Syrien lebensbedrohlich. Entwicklungsminister Gerd Müller warnte im Oktober 2014: Jetzt regnet es, dann kommt der Winter, dann kommt der Tod. Selbst wenn im Zuge neuer dramatischer Appelle der UN sich einige Staaten erbarmen, ihre Mittel aufzustocken, Nothilfe allein reicht nicht. Es gibt keine Schutzkapazitäten mehr in den unmittelbaren Nachbarstaaten Syriens. Die dringend erforderliche Hilfe vor Ort muss durch großzügige Aufnahmeprogramme der EU-Staaten flankiert werden. Im 4. Jahr des Bürgerkrieges in Syrien betreibt Europa jedoch immer noch eine Totalverweigerung bezogen auf die Flüchtlingskrise. Der Libanon, 25% der Bevölkerung sind mittlerweile syrische Flüchtlinge, hatte im Oktober 2014 noch einmal eindringlich dazu aufgerufen, nicht nur Geld zu geben, sondern auch Flüchtlinge aufzunehmen. Der libanesische Ministerpräsident Taman Salam erklärte, sein Land sei am Ende seiner Kräfte. Die Hauptaufnahmestaaten wie die Türkei, der Libanon und Jordanien machen mehr und mehr ihre Grenzen dicht. Sie folgen dem negativen Beispiel der Europäischen Union. Es herrscht Krieg, aber es gibt kaum noch Fluchtwege aus der unmittelbaren Gefahrenzone. No Escape heißt der Bericht des norwegischen Flüchtlingsrats und des International Rescue Committees vom 13. November 2014. Die Grenzenschließungen der Nachbarstaaten Syriens haben dazu geführt, dass im Oktober 2014 nur 18.453 Schutzsuchende aus dem Bürgerkriegsland fliehen konnten. Im Jahr 2013 waren es im Durchschnitt noch 150.000 pro Monat. Dieser dramatische Rückgang findet statt, obwohl der Vormarsch des terroristischen Islamischen Staates die Fluchtbewegungen in Syrien und dem Irak massiv verstärkt. Ende November 2014 meldete das UN-Flüchtlingskommissariat, UNHCR, dass seit Jahresanfang etwa 2 Millionen Menschen im Irak vertrieben wurden. Über 60.000 Menschen leben in 8 Zeltlagern. Aktuell werden neue Lager gebaut, um etwa 300.000 provisorisch unterzubringen. Etwa 700.000 Binnenvertriebene fristen ein erbärmliches Leben in Parks, Bauruinen oder unter Brücken. Die Türkei beherbergt mittlerweile nach eigenen Angaben über 1,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Etwa 220.000 Schutzsuchenden leben in 22 von dem staatlichen Katastrophenschutz AFAD betriebenen Lagern. Der Rest versucht, sich draußen durchzuschlagen. Über 300.000 Flüchtlinge kämpfen allein in Istanbul um ihr tägliches Überleben. Die etwa 150.000 Flüchtlinge aus dem kurdischen Teil Syriens und dem Nordirak, überwiegend schutzsuchende Jesidinnen aus der Region Shingal, werden von den kurdischen Gemeinden und Städten in der Türkei unter schwierigsten Bedingungen versorgt. Diese Solidarität in Batman, Diyarbakir, Suruk und anderswo ist bemerkenswert und überlebensnotwendig. Die AKP-Regierung macht für diese beiden Flüchtlingsgruppen de facto keinen Finger krumm. Sie sind unliebsame Gäste, trotz gegenteiliger öffentlicher Bekundungen. Umgekehrt haben kurdische und jesidische Schutzsuchenden keinen Grund, den türkischen Behörden zu vertrauen. Die kurdischen Kommunen und die von ihnen aufgenommenen Flüchtlinge werden im Stich gelassen. Sie sind abgeschnitten von staatlichen Geldern aus Ankara, aber auch von den internationalen Hilfen, die dort eintreffen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die internationale humanitäre Hilfe direkt an die Vereinigung der südostanatolischen Gemeinden zufließt. Die Türkei hat bereits jetzt 10-mal mehr Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen als der Club der 28 EU-Staaten zusammen. Lediglich etwa 150.000 Schutzsuchende aus Syrien haben es seit März 2011 lebend in die Nachbarregion Europa geschafft. Diese vergleichsweise geringe Zahl zeigt auf dramatische Weise, wie verriegelt der Zugang auf das europäische Territorium ist. Tausende starben auf dem Weg in den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, so die EU-Selbstbezeichnung. Syrische Flüchtlinge, überhaupt Fliehende, werden auf die Boote, die Seelenverkäufer, getrieben, weil Europa keine legalen Wege eröffnet und außerdem die beiden wichtigsten Landgrenzen zur Türkei fast hermetisch abgeschottet hat. Im Sommer 2012 wurde die griechisch-türkische Landgrenze auf Druck von Deutschland und anderer Mitgliedstaaten im Zentrum der EU abgeriegelt. Seit Ende 2013 folgt Bulgarien dem griechischen Modell und schottete die bulgarisch-türkische Landgrenze ab. Neue Zäune und Mauern als zusätzlichen Schutzwall gegen Fliehende wurden errichtet. Die Fluchtrouten haben sich infolge dieser Grenzaufrüstungen verlagert, mit fatalen Konsequenzen. Neue Zahlen von UNHCR zeigen, dass bis Ende November 2014 aufgrund fehlender legaler Fluchtwege 163.368 Menschen über das zentrale Mittelmeer flohen, unter Lebensgefahr. Knapp die Hälfte aller in Italien ankommenden Bootsflüchtlinge floh vor dem Konflikt in Syrien oder vor Verfolgung durch die Militärdiktatur Eritrea. Über 3.420 Menschen starben bei der Flucht über den mittlerweile tödlichsten Seeweg der Welt. UNHCR geht davon aus, dass rund 10% der 3,2 Millionen Flüchtlinge in Syriens Nachbarländer aktuell besonders schutzbedürftig sind und Resettlement, also einen dauerhaften Aufnahmeplatz in einem Drittland, benötigen. 320.000 Zusagen werden bei dieser eher vorsichtigen Berechnung benötigt. Am 11. Dezember 2014 wurden jedoch weltweit lediglich 67.638 Resettlement-Plätze in Aussicht gestellt. Eingerechnet sind dabei auch die etwa 30.000 Aufnahmeplätze in Deutschland. Das sieht in dieser erbärmlichen Gesamtbilanz großzügig aus. Wenn dann der neue EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos diese de facto gescheiterte internationale Syrien-Konferenz am 9.12.2014 auch noch freudig mit den Worten "I'm pleased to note that so far more than 3400.000 places have been offered by EU states" kommentiert, sehen wir die Abgründe europäischer Flüchtlingspolitik. 4800 Aufnahmeplätze hat der Rest der EU in Aussicht gestellt. Die vermeintliche deutsche Großzügigkeit ist dem Engagement der syrischen Community und der Zivilgesellschaft geschuldet. Der dadurch entstandene gesellschaftliche Druck hat zu 3 Bundesprogrammen und einem Länderprogramm geführt. Aber auch diese haben bei Weitem nicht den realen Bedarf gedeckt. 80.000 Anträge für Angehörige der hier lebenden syrischen Community wurden bereits gestellt. Der Großteil hat keine Chancen mehr, im Rahmen eines Kontingents oder eines Länderprogramms legal und gefahrenfrei einzureisen. Für Irak-Flüchtlinge gibt es bisher überhaupt keine Programme. Allen Forderungen nach neuen Aufnahmeprogrammen wird lapidar entgegengehalten, dass Deutschland im EU-Vergleich besonders viele Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen habe. Ein Vorschlag, um diese völlig festgefahrene Debatte zu öffnen, kommt derzeit aus Bremen. Die bremische Bürgerschaft hat am 25.09.2014 einem Antrag der Linken zugestimmt. Der Stadtstaat hat beschlossen, dass Bremer Bürgerinnen und Bürger Angehörige, die vor dem IS-Terror fliehen mussten, zu sich in Sicherheit bringen können. Dabei würden sie, wenn nötig, auch finanziell unterstützt. Doch bisher bleibt der Vorstoß zunächst Symbolpolitik. Denn ohne Zustimmung des Bundesinnenministeriums kann kein Aufnahmeprogramm beschlossen werden. Würde der Bremer Beschluss auf Bundesebene umgesetzt und würden andere EU-Staaten dem Beispiel folgen, wären tausenden Flüchtlingen und auch den Erstaufnahmestaaten tatsächlich geholfen. Angesichts des unendlichen Flüchtlingsleids und des tausendfachen Sterbens an den europäischen Außengrenzen muss es uns gelingen, eine Revitalisierung der Aufnahmekampagne in Deutschland und Europa gemeinsam mit den Communities zu bewerkstelligen. In unserem zweiten Artikel von den Blättern für deutsche und internationale Politik geht es um die Abschottung der EU und der Artikel heißt Massengrab Mittelmeer. Wir wollen euch hierbei das letzte Drittel des Artikels zu Gehör bringen. Hier geht es um humanitäre Schutzvisa und Botschaftsasyl und die logische Schlussfolgerung um die Aufhebung der Visapflicht. Angesichts der anhaltenden humanitären Krise im Mittelmeer bedarf es dringend alternativer Ansätze zur zynischen Abschottungspolitik der europäischen Innenpolitiker. Ein bereits heute praktizierter Ansatz ist das sogenannte Resettlement, also die Neuansiedlung von Flüchtlingen in Drittstaaten, die vom UNHCR anerkannt sind. Dazu stellen sie Aufnahmekontingente bereit, doch diese sind bislang viel zu klein. Die Zahl der bereitgestellten Plätze bleibt weit hinter jener der Asylantragsteller zurück. So wurden 2013 EU-weit insgesamt etwa 5.450 Resettlement-Plätze zur Verfügung gestellt. Im gleichen Zeitraum reisten rund 400.000 Asylbewerber in die EU ein. Andere Stimmen fordern, dem Sterben im Mittelmeer mit der Einführung humanitärer Visa zu begegnen, so etwa die grüne Europaabgeordnete Ska Keller. Diese Visa sollen den Flüchtlingen eine legale Einreise nach Europa ermöglichen, um dort ein Asylverfahren durchlaufen zu können. Zu diesem Zweck sollen die Flüchtlinge in Auslandsvertretungen der EU-Länder ein humanitäres Visum beantragen können. So sinnvoll dieser Vorschlag scheint, ein solches Verfahren wäre nur für eine kleine Zahl von Flüchtlingen denkbar. Gerade die Erfahrungen mit dem deutschen Aufnahmeprogramm für syrische Flüchtlinge haben gezeigt, wie mühsam und schwerfällig derartige Visa-Verfahren sind. Zahlreiche Syrerinnen und Syrer mussten oft viele Monate auf einen Termin in der deutschen Botschaft warten. Eine schier unerträgliche Belastung. Für große Zahlen von Schutzsuchenden sind derartige Botschaftsverfahren daher offenkundig ungeeignet. Ein dritter Vorschlag sieht vor, die Asylprüfung in das Visumsverfahren zu integrieren. Ein syrischer Flüchtling könnte demnach direkt in der deutschen Botschaft in Amman Asyl beantragen. Die Prüfung würde die Auslandsvertretung in Kooperation mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchführen und bei positivem Bescheid das Visum ausstellen. Doch ein derartiges Verfahren, das auch als Botschaftsasyl bezeichnet wird, gab es in einer ganzen Reihe von EU-Ländern bereits. Viele haben dieses jedoch inzwischen wieder abgeschafft. Zuletzt die Schweiz im Jahr 2012. Die Zahl der Flüchtlinge, die ein solches Visum erhielten, war ohnehin denkbar gering. Sie bewegte sich deutlich unterhalb von 100 pro Jahr und Land. Auch hier stellt sich daher die Frage, für wie viele Flüchtlinge ein solches Verfahren sinnvoll wäre. Zwar können all diese Ansätze Flüchtlingen im Einzelfall helfen, sie können allerdings keine größeren Löcher in die Festung Europa reißen, denn diese baut darauf auf, dass für alle Herkunftsregionen von Flüchtlingen Visumpflicht gilt. Flankiert wird diese Hürde mit strikten Vorgaben gegenüber Transportunternehmen. Sie dürfen Flüchtlinge ohne Visum nicht transportieren. Andernfalls drohen ihnen empfindliche Strafen. Darum angemessen auf akute Flüchtlingskrisen, für die in Syrien reagieren zu können, müssen die Visumpflicht für die betroffenen Länder zumindest zeitweise aufgehoben werden. Darüber hinaus müssen die von der EU praktizierten illegalen Zurückweisungen, beispielsweise an den Landgrenzen zwischen der Türkei und Griechenland wie Bulgarien, endlich beendet werden. Derzeit werden dort täglich hunderte syrische Flüchtlinge abgewiesen, obwohl ihnen sowohl das Völker- als auch das EU-Recht ein Recht auf Nicht-Zurückweisung garantieren. Die EU-Länder müssten sich hier nur selbst an internationales Recht halten, um legale Zugänge für Flüchtlinge nach Europa zu schaffen. Schließlich müsste auch die Seenotrettung auf dem Mittelmeer gewährleistet werden, auch dann noch, wenn das Völkerrecht an der Grenze beachtet und weitere legale Einreisewege in die EU geschaffen würden, denn die EU-Staaten werden es nie ganz verhindern können, dass Flüchtlinge oder Migranten diesen Weg wählen. Ein europäisches Seenotrettungsprogramm ist da dringend notwendig. Es muss sich an der Vorgehensweise von Mare Nostrum orientieren und die proaktive Rettung von Menschenleben ausbauen. Das Mandat für die Seenotrettung sollte allerdings weder beim Militär noch bei der Grenzschutzagentur Frontex liegen. Die Seenotrettung gehört vielmehr in zivile Hände. All das wäre möglich. Was fehlt, ist allein der politische Wille. So bleiben auch ein Jahr nach der Katastrophe von Lampedusa die Bekenntnisse zu einer humanitären Flüchtlingspolitik bloße Lippenbekenntnisse. Von einer Wende in der europäischen Flüchtlingspolitik, wie sie Martin Schulz vor gut einem Jahr forderte, kann keine Rede sein. Im Gegenteil, Europa erlebt derzeit eine Rückkehr der Unmenschlichkeit. Unser dritter Artikel zur Festung Europa befasst sich mit Unterstützung von Flüchtlingen bei der Überquerung des Mittelmeeres und der Artikel stammt aus dem Internetportal Telepolis, ein Internetportal für Netzkultur. Ein Alarmfon gegen den Tod von Flüchtlingen im Mittelmeer. Flüchtlingsschutzorganisationen setzen auf praktische Hilfe mit modernsten technischen Hilfsmitteln. Die ausgebrannte Fähre Norman Atlantic hatte Ende Dezember für einige Tage die Medien in Deutschland beschäftigt. Nur am Rande wurde erwähnt, dass die genaue Zahl der Toten noch nicht ermittelt werden konnte, weil nicht klar ist, wie hoch die Anzahl der Geflüchteten an Bord des Schiffes war. Doch schon die häufig verwendete Metapher von den blinden Passagieren zeigt an, dass selbst bei einem solchen Unglück nicht alle Menschen als Opfer, die Hilfe bedürfen, angesehen werden. Auf rechten Internetseiten wurde eine regelrechte Kampagne gegen die sogenannten blinden Passagiere der Norman Atlantic betrieben. Auch in der konservativen Zeitung Die Welt wird ein Szenario heraufbeschworen, dass Reisende nicht mehr sicher sein können, nicht in den mafiosen Menschenhandel direkt verwickelt zu werden und gar mit den Flüchtlingen auf hoher See um ihr Leben kämpfen müssen. Gegen das Sterben im Mittelmeer, das zynische Desinteresse der Mehrheitsgesellschaft setzen Flüchtlingsschutzorganisationen und antirassistische Initiativen auf praktische Hilfe mit den modernsten technischen Hilfsmitteln. Ein Jahr nach der Schiffskatastrophe vor Lampedusa initiierte das transkontinentale Bündnis Afrik-Europe Interact den Aufruf für Alarmphones auf den Schiffen. Nach dem Schiffsunglück vor Lampedusa, bei der mehr als 200 Menschen starben, weil die Rettungsarbeiten verzögert wurden, fragten die Aktivisten, was wäre passiert, wenn die Boat People einen zweiten Notruf an eine unabhängige Hotline hätten richten können, wenn ein Team von zivilgesellschaftlichen Akteuren sofort Alarm geschlagen und Druck zur Rettung auf die Behörden ausgeübt hätte. Ziel ist ein Alarmnetz auf beiden Seiten des Mittelmeers. Genau hier liegt für die Initiative die Perspektive. Das ambitionierte Ziel ist die Etablierung eines zivilgesellschaftlichen Alarmnetzwerks auf beiden Seiten des Mittelmeers. Seit dem 10. Oktober 2014 arbeiten die Aktivisten in Kooperation mit dem Projekt Watch the Meat, das Menschenrechtsverletzungen gegenüber Flüchtlingen im Mittelmeer dokumentiert, eng zusammen. Das alternative Alarmtelefon ist rund um die Uhr besetzt und wird von einem mehrsprachigen Team getragen. Geflüchtete notieren sich, bevor sie ins Boot steigen, die Nummer des Alarmphones und können dann dort anrufen, wenn sie mitbekommen, dass ihr Schiff Probleme mit den Naturgewalten oder den verschiedenen staatlichen Mächten bekommen, die sie daran hindern wollen, dass sie ihr Ziel erreichen. Die wichtigste Frage, die dann geklärt werden muss, ist die Lage und der Zustand des in Not geratenen Bootes. Mit den genauen GPS-Daten können die Aktivisten auf der Homepage vesselfinders.com eruieren, wo sich das Boot im Mittelmeer genau befindet. Allerdings ist den Aktivisten auch klar, dass sie im Ernstfall selber keine Rettungsaktionen vornehmen können. Die Vorstellung, sie könnten ein eigenes Schiff chartern, das im Mittelmeer schippert und auf einen Notruf hin Geflüchtete rettet, geht an der Realität im Mittelmeer vorbei. Die Kriminalisierung der Crew der Cap Anamur, die im Jahr 2004 37 Geflüchtete aus Seenot gerettet hatte, zeigt, wie eng die Grenzen für Humanität sind. Daher setzen die Aktivisten auch eher auf eine kritische Öffentlichkeit, die sie im Notfall zu mobilisieren gedenken. In dem Aufruf wird ihr Vorgehen so beschrieben. Allen Betroffenen in Seenot raten wir, zuerst die offiziell verantwortlichen Rettungskräfte zu alarmieren. Wir werden zudem selbst die Küstenwache anrufen, ihre Handlungen verfolgen und ihnen deutlich machen, dass wir informiert sind und sie beobachten. Sollten sie nicht reagieren, werden wir allen erdenklichen politischen und öffentlichen Druck aufbauen, um sie dazu zu zwingen. Wir werden Schiffskapitäne in der Nähe des Unglücksortes alarmieren, wie auch internationale Journalisten. Wir informieren engagierte Würdenträger aller Konfessionen und prominente Unterstützer. Wir nutzen die kritische Netzöffentlichkeit für Just-in-Time-Kampagnen und rufen alle auf, sich an der Entwicklung weiterer kreativer Interventionsformen zu beteiligen. Keine Garantie für Rettung. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass die kritische Öffentlichkeit schnell genug mobilisierbar ist und dass dieser Schritt dann Konsequenzen für die verantwortlichen Behörden hat. Man muss ja auch bedenken, dass oft nur wenige Stunden über Leben und Tod der in Not geratenen Menschen entscheiden können. Deshalb versucht die Initiative bei den Transfersuchenden auch dem Eindruck entgegenzuwirken, mit der Nummer für das Alarmphone wäre die Überfahrt gefahrloser. Doch die Initiative, die noch wächst, zeigt auch, dass es Möglichkeiten gibt, das stille Sterben von Geflüchteten in Afrika nicht einfach hinzunehmen. Mit den Möglichkeiten der modernen Technik und einer kleinen Gruppe engagierter Menschen aus mehreren Kontinenten zeigen sie eine Alternative zur bisherigen Politik der Flüchtlingsabwehr auf. Würde das Know-how, das Frontex und andere Organisationen zur Verfügung haben, zur Rettung der Menschen verwendet, könnte das Sterben im Mittelmeer schnell beendet werden. Dass es nicht geschieht, ist politisch gewollt. Thank you. Wir verlassen jetzt die Festung Europa und schauen nach innen, in das Innere der Festung, wie Rassismus die Gesellschaft durchzieht. Und ein extrem krasses Beispiel hierfür ist die Ermordung von Uri Jalloh. Und wir wollen euch die Pressemitteilung der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh vom 5. Januar zu Gehör bringen. Diese heißt: Uri Jalloh, das war Mord. Wie ein rassistisches Verbrechen in deutschem Polizeigewahrsam von Polizei und Justiz 10 Jahre lang vertuscht wurde. Vor 10 Jahren wurde Uri Jalloh in der Dessau Polizeizelle Nummer 5 an Händen und Füßen angekettet und verbrannte auf einer schwer entflammbaren Matratze bis zur Unkenntlichkeit. Die Brand- und Todesursache wurde von den zuständigen Ermittlungsbehörden bis heute nicht aufgeklärt. Im Gegenteil, das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt, die Kriminalpolizei von Stendal und die Staatsanwaltschaft Dessau ermittelten von Anfang an nur in eine Richtung. Sie behaupteten, dass Uri Jalloh die Matratze am 7. Januar 2005 selbst entzündet hatte. Obwohl sich in den langwierigen Gerichtsverfahren vor den Landgerichten Dessau 2007 bis 2008 und Magdeburg 2011 bis 2012 die Indizien und Beweise in Richtung Mord immer weiter verdichteten und sich verdächtige Polizeibeamte in Lügen und Widersprüche verstrickten, waren Staatsanwaltschaft und Richter nicht interessiert an der Wahrheitsfindung. Die Anklageschrift des Staatsanwaltes konzentrierte sich einzig auf das Fehlverhalten des damaligen Dienstgruppenleiters Andreas Schubert, dem vorgeworfen wurde, dass er nicht alles für eine schnelle Rettung von Uri Jalloh getan hätte. Brandversuche zur Rekonstruktion des Brandbildes, wie es in Zelle 5 tatsächlich vorgefunden worden war, wurden von Seiten der sachsen-anhaltinischen Justiz vehement abgeblockt. Dies hätte ihrer Ansicht nach nichts mit den Vorwürfen gegen Schubert zu tun. Dieser wurde am 13. Dezember 2012 wegen fahrlässiger Tötung vom Magdeburger Landgericht schuldig gesprochen und zu einer Strafe von 10.800 Euro verurteilt. Sowohl die Gewerkschaft der Polizei als auch die NPD riefen zu Spendensammlungen zur Unterstützung von Schubert auf. Weil Richter und Staatsanwälte Brandversuche mit der Frage nach Brandausbruch und Brandverlauf verweigerten, hatte die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh ein unabhängiges Brandgutachten in Irland in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden am 12. November 2013 im Rahmen einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt. Es konnte nachgewiesen werden, dass es physikalisch betrachtet völlig unmöglich ist, dass Uri Jalloh ein so starkes Feuer selbst entfachen konnte. Aufgrund der schwerwiegenden Beweise, die ganz offensichtlich für die Ermordung von Uri Jalloh durch Dessau Polizeibeamte sprechen, hat die Initiative am 11. November 2013 eine Strafanzeige wegen Mordes gegen Unbekannt beim Generalbundesanwalt Harald Range gestellt. In dieser wurde Range auch darüber informiert, dass Polizei und Justiz in Sachsen-Anhalt eine Aufklärung der Todesumstände von Uri Jalloh kollektiv verhindert haben. Unter Berufung auf das Urteil des Magdeburger Landgerichts erklärte Oberstaatsanwalt Kraus als Vertreter des Bundesgerichtshofs in einem Schreiben vom 11. Februar 2014, dass man aus rechtlichen Gründen nicht berechtigt sei, das Verfahren an sich zu ziehen. Auch in Karlsruhe wollten die Bundesanwälte keinerlei Anhaltspunkte für die Ermordung Uri Jallohs sehen. Ermittlungsversäumnisse seitens der sachsen-anhaltinischen Behörden hätte es zwar gegeben, diese wären aber unbeabsichtigt erfolgt. Deshalb wurde die Strafanzeige der Initiative zurück in die Hände der Dessauer Staatsanwälte nach Sachsen-Anhalt geleitet. Obwohl der leitende Oberstaatsanwalt Volker Bittmann nach der Pressekonferenz in Berlin in eine Reihe von Mikrofonen gestammelt hatte, dass er aufgrund des neuen Brandgutachtens nun auch Aufklärungsbedarf sehe, hat seine Behörde in den vergangenen Jahren gar nichts geklärt. Sie ließ einen Teil der Asservate nochmals nach Brandbeschleunigern untersuchen und behauptete in einer Pressemitteilung vom 3. April 2014, dass keine Brandbeschleuniger mehr nachzuweisen seien und es deshalb auch keine Brandbeschleuniger gegeben haben kann. Aufgrund eigenständiger Recherchearbeiten der Initiative ergaben sich im Frühjahr 2013 sogar ganz konkrete Hinweise auf einen der Tatbeteiligten. Diese Informationen wurden an eine Journalistin weitergegeben, die sich nach Rücksprache mit ihrem Anwalt aus Sicherheitsgründen im April 2013 dazu entschieden hatte, die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe einzuschalten. Diese erklärte sich abermals für nicht zuständig und übermittelte die neuen Anhaltspunkte an den Generalstaatsanwalt von Sachsen-Anhalt, Jürgen Konrad. Konrad wiederum informierte die Dessauer Staatsanwaltschaft und vertraute ihr weitere Ermittlungsschritte an. Was dann folgte, ist mehr als fragwürdig. Nicht der mögliche Täter wurde Ziel der staatsanwaltlichen Ermittlungen, sondern die Person, die auf den Täter zeigte. Der zuständige Oberstaatsanwalt Christian Preisner veranlasste am 5. Dezember 2013 sogar eine Hausdurchsuchung bei dem Hinweisgeber und beschlagnahmte sämtliche Datenträger. Hingegen wurde der Tatverdächtige selbst nicht einmal befragt. Ähnlich erging es einem Justizvollzugsbeamten aus Dessau, der sich Ende 2013 an die Anwälte der Familie von Uri Jalloh gewandt hatte. Er hatte diesen mitgeteilt, dass in der Dessauer Polizei alle wissen würden, wer zu den Mördern von Uriallo gehöre. Nachdem er sein Wissen auch den Dessauer Behörden mitgeteilt hatte, wurde er sofort vom Dienst suspendiert. Ihm wurde ein Disziplinarverfahren angehängt und letztlich wurde er als alkoholkrank diffamiert. Doch die Beweise für die Ermordung von Uriallo hatten sich auch an anderer Stelle weiter verdichtet. Im Rahmen des Revisionsverfahrens vor dem Magdeburger Landgericht hatte sich bereits im Juni 2012 herausgestellt, dass sich an dem Feuerzeugrest, welcher sich angeblich im Brandschutt unter dem Leichnam von Uriallo befunden haben soll, weder Spuren dessen Kleidung noch der Matratze anhafteten. Am 19. August 2014 hatten weiterführende Untersuchungen durch das LKA Baden-Württemberg neue Merkwürdigkeiten ergeben. An dem angeblichen Feuerzeugrest befinden sich neben einer enormen Menge nicht bestimmbarer Fasern auch zwei Tierhaare. Wollhaare 5 mm bis 22,5 mm, sowie einige unverbrannte Faserreste, die den verbrannten Fasern aufgelagert sind. Von welchem Tier diese Haare stammen, wurde nicht analysiert. Jedoch zeigt ein Foto einen der möglichen Täter beim Spielen mit einem Schäferhund. Die Staatsanwaltschaft Dessau sieht auch hier keinen Ermittlungsansatz. Am 5. September 2014 lehnte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Revisionsanträge im Prozess gegen Andreas Schubert ab. Der Bundesanwalt Dr. Kraus hatte sich im Dezember 2013 der Revisionsbegründung der Dessauer Staatsanwälte angeschlossen und sich für die Verurteilung des Angeklagten wegen Freiheitsberaubung mit Todesfolge ausgesprochen. Bei der mündlichen Verhandlung am Bundesgerichtshof am 28. August 2014 änderte er seinen Standpunkt grundlegend und regte an, das Verfahren einzustellen. In den letzten Monaten konnten keine intensiven Ermittlungsschritte seitens der Dessauer Staatsanwaltschaft festgestellt werden. Informanten, die auf die Mörder zeigten, wurden mit Repressionen zum Schweigen gebracht und der Aufklärungsbedarf dieser Behörde beschränkt sich derzeit auf die Überprüfung der bereits vorliegenden Gutachten durch jene Sachverständigen, die diese Gutachten im Rahmen des Prozesses gegen Andreas Schubert selbst erstellt hatten. Anfang Dezember 2014 hatte Oberstaatsanwalt Christian Preißner den Anwälten der Familie Jallo mitgeteilt, dass die medizinischen Sachverständigen Professor Dr. Kauert und Professor Dr. Bonert mit der Prüfung ihrer eigenen Gutachten beauftragt worden sind. Aufgrund der hier in Kürze zusammengefassten eigenen Aufklärungsergebnisse im Mordfall Uriallo kommt die Initiative in Gedenken an Uriallo zu der zwingenden Schlussfolgerung, dass weder die Dessauer Staatsanwaltschaft noch die Bundesanwaltschaft an der Aufklärung der Todesumstände interessiert sind. Seit dem 7. Januar 2005 wird die Wahrheit über die Ermordung von Uriallo im Polizeigewahrsam von Polizei und Justiz in der BRD kollektiv gedeckelt und vertuscht. Mit großem Eifer arbeiten die Dessauer Staatsanwälte hingegen an der Strafverfolgung der Initiative in Gedenken an Uriallo. Nachdem die Initiative nun erneut unabhängige Gutachten in Großbritannien und Kanada in Auftrag gegeben hatte, führt die Staatsanwaltschaft derzeit einen irrsinnigen Prozess gegen einzelne Aktivisten der Initiative vor dem Amtsgericht in Dessau. Die Wahrheit über die rassistischen Verbrechen und des deutschen Staates könne nicht länger unter den Teppich gekehrt werden. Die Proteste gegen die öffentlichen Hinrichtungen von Afroamerikanern durch weiße Polizisten in den USA sind ebenfalls Ausdruck für den wachsenden Widerstand gegen die seit 500 Jahren anhaltenden rassistischen Unterdrückungs- und Ausbeutungsmechanismen durch die weißen Europäer weltweit. Thank you. Nicht nur Europa hat sich auf die Fahne geschrieben, Demokratie, Menschenrechte, Meinungsfreiheit, sondern auch die USA. Wir wollen einen Blick in die USA werfen mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik vom 16. Dezember. Der Artikel lautet: Nicht länger warten. USA, der Krieg gegen die schwarze Unterklasse. Warte, Geduld, bleib ruhig. Dies ist ein Land, das es jeder und jedem erlaubt, ihre bzw. seine Meinung auszudrücken, sagt der erste schwarze Präsident. Ein Land, das allen erlaubt, sich friedlich zu versammeln und gegen Handlungen zu protestieren, die sie für ungerecht halten. Sprecht, aber stört nicht. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden. Wir respektieren die Herrschaft des Gesetzes. Dies ist Amerika. Wir haben alle auf die Entscheidung der Geschworenen gewartet, die meisten von uns nicht, weil sie eine Anklage erwartet hatten. Bezirksstaatsanwalt Robert P. McCullers gewundenen Worte, die erklärten, wie die Geschworenen zu ihrer Entscheidung gekommen waren, glichen einer Siegesrede. Dass die Geschworenen nicht einmal für den geringfügigeren Anklagepunkt der fahrlässigen Tötung einen hinreichenden Verdacht fanden, ist eine erstaunliche Leistung angesichts der Erschießung eines unbewaffneten Teenagers, der seine Hände erhoben hatte und etliche Meter vom Polizisten entfernt stand. 4.799 Seiten Juryverhandlungen in 20 Minuten zusammenzufassen, gelang es dem Bezirksstaatsanwalt, die Integrität von Augenzeuginnen in Frage zu stellen, die 24-Stunden-Berichterstattung und die sozialen Medien zu geißeln sowie angebliche Gewalt in der Nachbarschaft dafür verantwortlich zu machen, dass Mike Browns Leiche auf dem Gehweg erst am Morgen abgeholt wurde. McCullough hat niemals in seinem Leben einen Polizisten angeklagt. Warum sollten wir jetzt etwas anderes erwarten? Einige haben vielleicht auf ein Wunder gehofft. Die weiße Bevölkerung in St. Louis und den anliegenden Gemeinden und im Bundesstaat Missouri nutzte die Wartezeit, um sich auf Krieg vorzubereiten. AnwohnerInnen kauften zusätzliche Waffen und Munition, verbarrikadierten ihre Geschäfte, installierten Alarmanlagen und legten Wasser- und Essensvorräte an. Gouverneur Jay Nixon erklärte den Ausnahmezustand, beorderte die Nationalgarde herbei und ließ die staatliche Miliz für den Straßenkampf trainieren. In der Zwischenzeit, während wir auf die Entscheidung der Geschworenen warteten, wurde ein 12-jähriger schwarzer Junge namens Tamir Rice von der Polizei in Cleveland erschossen, weil der Polizist Tamirs Spielzeugpistole für eine echte hielt. Während wir warteten, nahmen Polizistinnen aus Cleveland der 37-jährigen schwarzen Frau Tanisha Anderson, die an einer bipolaren Störung litt, das Leben. Die Polizei traf an ihrem Haus ein, nachdem Familienmitglieder den Notruf gewählt hatten, um ihr durch eine schwere Krise zu helfen. Aber anstatt sie mit Empathie zu behandeln, taten sie das, wofür sie ausgebildet sind, wenn sie mit schwarzen Körpern in schwarzen Nachbarschaften konfrontiert werden. Sie behandelten sie wie eine feindliche Kämpferin. Als sie sich aufregte, rang ein Polizist sie zu Boden und fesselte sie mit Handschellen, während ein zweiter ihr Gesicht auf den Boden drückte und ihr sein Knie für 6 bis 7 Minuten in den Rücken presste, bis ihr Körper erschlaffte. Wie es in einem Eintrag der Facebook-Gruppe Justice for Tanisha Anderson heißt. Schließlich hörte sie auf zu atmen. Die Polizei leitete keine lebensrettenden Maßnahmen ein. Der Familie und Zeuginnen sagten die PolizistInnen, sie würde schlafen. Als der Krankenwagen 20 Minuten später eintraf, war Tanisha Anderson tot. Während wir warteten, tötete die Polizei in Ann Arbor, Michigan, eine 49-jährige schwarze Frau namens Aura Rain Rosser. Sie schwang ein Küchenmesser, als die Polizei, die wegen häuslicher Gewalt gerufen worden war, auftauchte. Obwohl ihr Freund, der die Polizei gerufen hatte, beteuerte, dass von ihr keine Gefahr für die PolizistInnen ausging, eröffneten sie das Feuer. Während wir warteten, gab ein Chicagoer Polizist einen tödlichen Schuss auf den 19-jährigen Rochette McIntosh ab. Mehrere AugenzeugInnen berichteten, dass McIntosh unbewaffnet war und den Polizisten auf Knien anflehte, nicht das Feuer zu eröffnen. Während wir warteten, pumpten PolizistInnen in Saratago Springs, Utah, 6 Kugeln in Darien Hunt, einen 22-jährigen schwarzen Mann, der sich wie ein Ninja gekleidet hatte und ein falsches Samurai-Schwert trug. Und die Polizei in Victorville, Kalifornien, tötete Dante Parker, einen 36-jährigen schwarzen Mann und Vater von 5 Kindern. Er war auf seinem Fahrrad unterwegs. Die PolizistInnen hielten Parker an, weil sie ihn des Einbruchs verdächtigten. Als er unkooperativ wurde, setzten sie wiederholt Taser ein. Er erlag seinen Verletzungen. Während wir warteten, traf den 28-jährigen schwarzen Mann Akai Gourley ein ähnliches Schicksal, als er die Treppe einer Sozialbausiedlung in East New York, Brooklyn, herunterging. Die Polizei war auf einer routinemäßigen Streife durch den Sozialbau. Der Polizist Peter Liang ging durch das dunkle Treppenhaus, die Pistole in der einen Hand, die Taschenlampe in der anderen, bereit, jede Bedrohung auszuschalten. Nach Aussage von Bürgermeister Bill de Blasio und Polizeichef Bill Bretton war Herr Gurley ein Kollateralschaden. Entschuldigung hier, Entschuldigung da, er hinterlässt eine 2-jährige Tochter. Während wir warteten, stoppten PolizistInnen in Los Angeles den 25-jährigen geistig behinderten schwarzen Esel Ford in seiner Nachbarschaft und erschossen ihn. Und während wir warteten und warteten und warteten, heiratete Darren Wilson, erhielt weiterhin seinen Lohn, auch als er vom Dienst befreit war, außerdem mehr als 400.000 US-Dollar Spenden für seine Verteidigung. Die Entscheidung der Geschworenenjury überrascht die meisten schwarzen Menschen nicht, denn wir warten nicht auf eine Anklage. Wir warten auf Gerechtigkeit, oder genauer gesagt, wir kämpfen für Gerechtigkeit. Gouverneur Jay Nixon, Präsident Obama, Justizminister Eric Holder, die bürgerliche Presse und alle vom Staat eingesetzten schwarzen FührerInnen ermahnen die schwarze Bevölkerung, ruhig und friedlich zu bleiben, obwohl die Gewalt hauptsächlich von der Polizei ausgeht. Die Polizei erklärt, sie besetze die Straßen, um die Bevölkerung im Kampf gegen außer Kontrolle geratenen schwarze Kriminelle zu schützen. Deshalb behauptet sie stets, das Opfer als Angreifer zu beschreiben. Trayvon Martin benutzte den Bürgersteig als Waffe, Mike Brown seinen großen Körper. Ein Schritt nach vorn oder ein stechender Blick könne eine unmittelbare Bedrohung darstellen. Als die Vororte von Ferguson nach Mike Browns Tötung am 9. August explodierten, waren die Medien und die Führungsriege der Mitte besorgter darüber, den Frieden zu wahren und den Plünderungen Einhalt zu gebieten, als darüber, dass Darren Wilson frei und im bezahlten Urlaub war. Oder darüber, dass Mike Browns von Kugeln durchlöcherter, lebloser, blutender, kalter Körper 4,5 Stunden auf der Straße lag, während die Totenstarre langsam einsetzte. Ein Kriegsverbrechen in Verletzung der 4. Genfer Konvention. Letztlich war es ein Akt der kollektiven Bestrafung. Die öffentliche Zurschaustellung des gefolterten Körpers sollte die ganze Community terrorisieren und gefügig machen und daran erinnern, was sie erwartet, wenn sie aus der Reihe tanzen. Früher nannte man das Lynching. Vergangene und akute Fälle von Polizeigewalt gaben Brown und Johnson gute Gründe, Wilson zu fürchten. Die Staatsanwaltschaft machte aus etwas, das wie ein begründeter Fall von Selbstverteidigung eines erschreckten und wütenden 18-jährigen Kindes aussah, einen Mordversuch an einem Polizeibeamten. Dass Wilson um sein Leben fürchtete, war alles, was er zur Rechtfertigung tödlicher Gewalt brauchte. Ob wir es nun Krieg gegen Drogen nennen oder, wie Malcolm X Grassroots Movement, Operation Ghetto Storm, wir haben es mit nichts weniger als mit einem permanenten Krieg des Staates und seinen privatisierten Verbündeten gegen eine mehrheitlich arme und marginalisierte schwarze und braune Arbeiterklasse zu tun. Seit 5 Jahrhunderten entfaltet sich dieser Krieg. Er reicht von Sklaverei und Imperialismus zu massiver, systematischer Kriminalisierung. Krise, moralische Empörung, neoliberale Politik und Rassismus nähren ein bevölkerungspolitisches System, das auf Inhaftierung, Überwachung, Eindämmung, Befriedung, tödlicher Besatzung und plumper Tatsachenverdrehung basiert. Die schwarze Community von Ferguson und den angrenzenden Gemeinden erlebt diesen Krieg jeden Tag, in Form von Routine-Polizeikontrollen, Geldstrafen für Ruhestörung, zum Beispiel bei lauter Musik, für Fahren ohne Fahrschein in der Straßenbahn, für nicht gemähten Rasen oder ungepflegte Immobilien, für unbefugtes Betreten von Grund und Boden, das Tragen von saggy Pants, Hose auf Halbarsch, abgelaufene Führerscheine, das Stiften von Unruhe und vieles andere mehr. Wenn diese Strafen nicht bezahlt werden, können Gefängnisstrafen folgen. Der Verlust des eigenen Autos oder anderer Sachwerte oder die Inobhutnahme der Kinder durch die Ämter. Das Justizsystem ist dazu da, Strafen und Tribute einzutreiben, eine Art rassistische Steuer für arme schwarze BürgerInnen und Angehörige der schwarzen Arbeiterklasse. Im Jahr 2013 erließ das Amtsgericht Ferguson beinahe 33.000 Strafbefehle bei einer Bevölkerung von knapp über 21.000. Auf diese Weise erwirtschaftete die Kommune etwa 2,6 Millionen US-Dollar an Einnahmen. 92% der Fahndungsanfragen in jenem Jahr und 86% der Verkehrskontrollen in Ferguson betrafen schwarze BürgerInnen. Dies trotz der Tatsache, dass bei einem Drittel der kontrollierten Weißen illegale Waffen oder Drogen gefunden wurden, während nur einer von 5 Schwarzen verbotene Gegenstände bei sich hatte. Wenn der Auftrag der Polizei lautet, den Frieden zu wahren und die BürgerInnen zu schützen, sie stattdessen aber für eine regelrechte Epidemie gewaltsamer Todesfälle verantwortlich ist, spricht viel dafür, die Polizei komplett aus schwarzen und braunen Wohngebieten abzuziehen. PolizistInnen sind für den Kampf ausgebildet. Deshalb sind die Tötungen unschuldiger schwarzer Männer in dunklen Treppenhäusern, schwarzer Frauen mit Küchenmessern oder kleine Jungen, die mit Spielzeugpistolen herumwedeln, keine Unfälle. Die Polizei patrouilliert in diesen Gegenden mit der Hand an der Waffe. Hinter jedem Schatten lauern Verdächtige. Im Krieg heißt es töten oder getötet werden. Angesichts der Weigerung des Bundesstaats Missouri, darin Wilson für die Ermordung von Mike Brown anzuklagen, ist die Forderung nach einem, auch nur vorübergehenden Rückzug der Polizei eine absolut vernünftige Forderung. Vor allem, wenn sie von Menschen kommt, die von staatlicher Gewalt terrorisiert werden und deren Sicherheitsgefühl massiv verletzt ist. Die unterlassene Anklage entlastet die Polizei. So kann sie auf den legitimen Ausdruck der Wut und der Enttäuschung über das Versagen der Regierung dabei, schwarzes Leben zu schützen und Gerechtigkeit herzustellen, mit gesteigerter Gewalt und Repression reagieren. Den jungen AktivistInnen in Ferguson von Hands Up United, Lost Voices, Millennial Activist United, von der Organisation for Black Struggle, der Don't Shoot Coalition und vielen anderen ist klar, dass sie sich im Krieg befinden. Tef Poe, Tori Russell, Montag Simmons, Cheyenne Green, Ashley Yates und andere schwarze AktivistInnen in St. Louis und Umgebung haben nicht gewartet, dass es zu einer Anklage kommt. Sie haben sich organisiert. Genau wie die AktivistInnen aus Chicago, die Jugendlichen aus Los Angeles und die hunderten Organisationen überall im Land, die gegen die alltägliche Gewalt und Besatzung aufbegehren. Sie erinnern uns nicht nur daran, dass schwarze Leben einen Wert haben, Black Lives Matter, das sollte selbstverständlich sein, sondern dass Widerstand wertvoll ist. Widerstand ist wertvoll und notwendig, weil wir immer noch mit den Folgen von Siedlerkolonialismus, einem rassistisch organisierten Kapitalismus und dem Patriarchat zu kämpfen haben. Die jungen Menschen in Ferguson kämpfen weiter einen erbitterten Kampf. Sie kämpfen nicht nur um Gerechtigkeit für Mike Brown oder dafür, dem Armutsmissbrauch durch die Polizei ein Ende zu setzen. Sie kämpfen dafür, den Rassismus ein für allemal zu zerschlagen, das Imperium zu Fall zu bringen und den Krieg zu beenden. Das war der linke Medienspiegel im Januar 2015 für Menschenrechte für alle Menschen und für Bewegungsfreiheit für alle Menschen. Und tschüss.